Lasset uns mit Jesu ziehen, seinem Vorbild folgen nach, in der Welt, der Welt entfliehen, auf der Bahn, die er uns brach, immer fort zum Himmel reisen, irdisch noch schon himmlisch sein, Glauben recht und Leben rein, in der Liebe den Glauben weisen, treuer Jesu bleib bei mir, geh voran, ich folge. Die bittre Leidenszeit beginnet abermal und breitet kläglich aus die große Pein und Qual, darin mein Jesus sich so willig hat ihr Tränen mit vollerem Lauf, höret vom Laufen ja nimmer mehr auf, die Wahl mein Heil und Teil nun mir verliert sein Leben, nun mehr verliert. Sei gegrüßet, Jesu gütig, über alle Maß sanftmütig. Ach, wie bist du so zerschlagen, unter du schwere Plagen. Lass mich deine Liebe erben und darinnen selig sterben. Mein Jesu, was für Seelen wie befällt dich in Gethsemane, da rein du bist gegangen. Des Todes Angst, der Höllenqual und alle Bäche Belial, die haben dich umfangen. Du zagst, du klagst, zitterst, bebest und erhebest im Elende. Zu dem Himmel deine Hände. So. Fort du edler Hort, mein Augen sollen fließen, ein Tränen sie mit Ach und Weh dein Leiden zu. Selig, wer an Jesum denkt, der für uns am Kreuz gestorben, der das Leben